mindestens verletzt sich einer von uns. Und der ihn dann wegträgt, macht seinen Job weiter an derselben Stelle. Und der ihn dann wegträgt, macht seinen Job weiter an derselben Stelle. An der Todesfalle am Band. Tage drauf tragen sie auch ihn weg. Das ist keine Ausnahme, das ist die Regel. Und da Schilling sich ein Eisen durch die Hand rannte, interessierte niemand. Der denkt gleich ans Sterben. Doch einer stellt die Wandgeschwindigkeit ein. Und der weiß, das ist nur mit Blut zu machen. Und das ist ein Mörder. Wir haben zu lange geschwiegen. Wir haben zu lange geschwiegen. Schreit es laut, nennt Namen. Eine Tote zu viel. Dieser Typ, der Mörder wird fragen, wer bist du denn, dass du das zu sagen wagst? Oh Mann! Wenn ich auch aus einem armen Land komme, so weiß ich doch bestimmt, nicht einmal bei Jesus wird der Gnade finden. Todesfalle, Akkordkralle. Wir werden sie begraben wie eine Königin in Izmir, unserer Heimatstadt. Dort, wo man sagt, Deutschland, ein schönes Land. Freies Land, viel Geld für Arbeit zu haben. Ja, sie geben Geld, doch sie verlangen auch etwas davon. Und wenn du Pech hast, ist es dein Leben! Doch einer kauft dich mit Geldern ein und der weiß, dieses Geld ist nur mit Blut zu machen. Und das ist ein Mörder! Wir haben zu lange geschwiegen! Wir haben zu lange geschwiegen! Schreit es laut, nennt Namen! Eine Tote zu viel! Und dieser Typ, der Mörder, wird fragen, bist du denn, dass du das zu sagen wagst? Ich gehe jetzt weg in die Zimmer, wo es aus allen Ecken nach Fusel riecht. Und unter traurigen Liedern werden die Stunden lang, während wir warten, dass die Sonne untergeht. Oh Mann, wenn ich auch aus einem armen Land komme, so weiß ich doch bestimmt, nicht einmal bei Jesus, nicht mal bei Jesus, nicht mal bei Jesus, werden die Gnade finden.